Ein Seminar über den Schutz der nichtmateriellen Kulturerbschaften fand am 24. Oktober im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang statt. Daran nahmen die Mitarbeiter, Lehrer, Forscher und Werktätigen der Bereiche Bildung, Wissenschaft und Schutz des nationalen Erbes teil. Dredner unterstrichen, dank der edlen Nationalliebe der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und der weisen Führung von Genossen Kim Jong-un seien viele Kulturerbschaften ausfindig gemacht worden, die als Schätze der koreanischen Nation in Ruf stehen. Man solle Nationalmusik, Tanz und Kunst entwickeln und den Nationalsport fördern. Mit dem großen Stolz und Selbstbewusstsein, dass die sozialistische Nationalkultur Koreas am besten sei, solle man die eigenen Dinge wertschätzen und sie aktiv zur Geltung bringen. Auf dem Seminar wurden den nicht materiellen Kulturerbschaften, die staatlich eingetragen wurden, die Urkunden verliehen.